Vorwort. Wer es selbst an seinen Kindern erlebt hat, wie dankbar sie Vater oder Mutter sind, wenn diese ihnen Märchen erzählen, wie da die Augen leuchten, die Wangen glühen und wie kein Wort verloren geht, aber bei Wiederholung auch keine Abweichung geduldet wird, der weiß, welche Schätze in unseren deutschen Märchen verborgen liegen. Durch die Jahrhunderte hindurch hat in rührender Treue das Volksgedächtnis die köstlichen, quellfrischen Erzählungen in den wesentlichen Zügen unverändert bewahrt. In der Dämmerstunde versammelte sich auf deutschen Bauernhöfen die Schar der Enkelkinder um die Großmutter. Das Jüngste, sich wohl eng an ihre Knie anschmiegend, wenn das Zwielicht dem Fleiß der Hände am Spinnrocken Stillstand gebot. Mit der Bitte, erzähl uns ein Märchen. Durch den Sammeleifer der Gebrüder Grimm sind die deutschen Märchen zur rechten Stunde, ehe der Faden der mündlichen Überlieferung abriss, vor dem Vergessenwerden bewahrt worden. Auch andere Völker in Nord und Süd, in Ost und West haben ihre Märchen bald fantastisch, bald lehrhaft, viele mit starken Unklängen an die deutschen Märchen. Aber in solcher Fülle und in so gesunder Mischung von Ernst und Frohsinn, Tiefsinn und Schalkheit sprudelt nirgendwo anders der Märchenquell. Der Grund ist leicht zu finden. Die deutsche Naturverwobenheit und Gemütswärme war ein besonders günstiger Nährboden für die gestalteten Kräfte der Volksfantasie. Mancher Märchenerzähler hat auch in neuerer Zeit den volkstümlichen Märchenton geschickt nachahmend seiner Fantasie die Zügel schießen lassen und manches anmutige und anheimelnde Kunstmärchen ist so entstanden und entsteht wohl noch weiter. Über sie alle können den echten deutschen Volksmärchen nicht das Wasser reichen. Verwachsen nicht mit der Volksseele. Woher dieser Unterschied? Die echten Volksmärchen sind unendlich viel mehr als nur Ausgeburten einer Künstlerfantasie. Sie bergen von Ausnahmen abgesehen einen tieferen Sinn und nicht etwa nur einen moralischen im Sinne der Tierfabel. Dies hat man wohl von je geahnt, aber ohne die verborgenen Zusammenhänge klar zu erkennen. Philipp Stauf mit seiner trefflichen Märchendeutung hat schon die Verbindung zwischen Märchen und Mythos aufgedeckt. Aber den Schlüssel hat auch er noch nicht besessen. Wenn ich mich nun anschicke, mit der Runen-Wünschelrute an harte Felsen zu schlagen, auf das aus verborgenen Tiefen lebendiges Wasser hervorsprudelte, so verhehle ich mir nicht, dass ein solch erster Versuch viele Zweifel auslösen muss. Vieles will erraten und gefühlt sein. Mit der scharfen Brille der Gelehrsamkeit werden sich gewiss manche Widersprüche entdecken lassen. Ein exakter Beweis lässt sich nirgends geben. Die innere Folgerichtigkeit muss für sich selber sprechen. Alle möglichen Einwände wiegen federleicht gegenüber dem einen. Die Märchen sind ja so schön, auch ohne den tieferen Sinn, wenn du hinein geheimnissen willst. Sieh zu, dass nicht ihr Schmelz dabei verloren geht. Das wäre nun freilich eine Todsünde an dem Geiste des Märchens, und lieber ließe ich alles Fürwitzige forschen und fragen, als dass ich eines solchen Verbrechens mich sein ließe. Da fasste ich mir denn ein Herz und fragte das Märchen selber um seine Meinung. Wisst ihr, was es mir geantwortet hat? Lirum larum Löffelstiel, alte Weiber fragen viel. Willst du wissen? Komm und schau. Blinde kriegen schwer ne Frau. Dann hat es sich umgedreht und ist weggelaufen. Da habe ich gelacht über das Reckerchen, das mich so zum Narren hat haben wollen. Wie ich dann ein wenig nachgedacht habe, da habe ich gefunden, dass die Antwort eigentlich sehr klug zu meiner dummen Frage gepasst hat. Denn wer das, was andere dunkel fühlen, mit klaren Worten auszulegen vermag, so dass alle Seelenkräfte Anteil haben an dieser Erkenntnis, der vertieft fühlen und wollen, anstatt sie abzustumpfen. So ist es mir klar geworden. Ich kann den Versuch ruhig wagen, aus einer Reihe deutscher Märchen mit besagtem Löffelstiel den tieferen Sinn hervorzuholen. Was sagt dieser Sinn? Eben dasselbe, was jeder Mythos sagt, was jeder Religion und Philosophie zugrunde liegt. Der Sinn des Menschenlebens geht nur dem auf, der weiß, dass hinter der Welt des Sinnenscheins eine Seuche des geistigen Seins sich verbirgt. Das Märchen weiß mit kindlich frohen Lachen die tiefsten Fragen der Menschenbrust zu lösen und uns ein Himmelreich zu erschließen, von dem es heißt, so ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht hineinkommen. Woher aber kam dem Märchen solche Weisheitskräfte, die welche das von den Vorfahren ererbte Gut unverkürzt den Enkeln weitergaben, waren sicher nicht im Besitz solcher Weisheit. Kaum, dass sie den tieferen Sinn auch nur geahnt hätten. Der tiefere Sinn liegt in den Kennworten verborgen, und die sind so gewählt, dass sie sich dem Gedächtnis gut einprägen. So ist das entstanden, was man später Verkahlung genannt hat. Die Kennworte lassen sich nun durchweg auf das Runenfutag zurückführen. Wer also den Runenschlüssel hat, vermag auch den tieferen Sinn des Märchens zu deuten. Denn die Runen selber stammen aus jenen Urzeiten, in denen die Menschen noch hineinschauen konnten in die geistige Welt. Wie das Goethe so schön im westöstlichen Divan ausgedrückt hat. Da sie noch von Gott empfingen, himmelsleer in Erden sprachen und sich nicht den Kopf zerbrachen. Wann die Märchen, die uns heute geläufige Gestalt gewonnen haben, wird sich schwer feststellen lassen. Ich vermute, dass es zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert geschehen ist, denn vorher fehlte es der Sprache an Beweglichkeit. Nachher schwand die geheime Überlieferung. Also in der Zeit zwischen Minnesängern und Meistersängern dürfen wir die Märchenentstehung verlegen. Aber die Kräfte zieht das Märchen aus einer viel älteren Kulturschicht, die Jahrtausende zurückliegt. Um dies recht deutlich werden zu lassen, werde ich die Märchen, die ich deute, in der Reihenfolge der Runen bringen, die ihren Grundgedanken am besten entspricht. Der Verfasser.